Hallo. Hallo. Hallo. Dieses Stück heißt Everything depends upon how near you stand to me. Everything depends upon how near you stand to me. Heim hat es für mich nicht von einer bestimmten Gegend abhängig. Heim hat es für mich nicht von einer bestimmten Gegend abhängig, sondern von bestimmten Menschen, eigentlich nur von dir. Dort, wo wir abends herumliegen, bin ich zu Hause. Dort, wo wir abends herumliegen, bin ich zu Hause. Oh, everything depends upon how near you stand to me. Everything depends upon how near you stand to me. Ist mir egal, wie du deinen Lebensraum nennst. Ist mir egal, wie du deinen Lebensraum nennst. Ob Deutschland, Thüringen, Asien, Würzburg, Familie oder was auch immer. Der Heimatminister will meinen Freundschaftskreis umzäunen. Der Heimatminister will meinen Freundschaftskreis umzäunen. Der Heimatminister will meinen Freundschaftskreis umzäunen. Doch ich habe eine frohe Botschaft. Ich habe eine frohe Botschaft. Ich habe eine frohe Botschaft. Ich habe eine frohe Botschaft. Wir können überall Leben machen. Wir können überall Leben machen. Wir können überall Leben machen. Wir können überall Leben machen. Auf dem Schrottplatz, in der Gosse, auf dem freien Markt, auf Balkonien, in der Demokratie, in der Augenschanze, im Stadtpark, im Regen, im Angstraum, in der Schwebe. So kommen wir bestens ohne Heimatbegriff aus. So kommen wir bestens ohne ein Heimatbegriff aus. So kommen wir bestens ohne ein Heimatbegriff aus. So kommen wir bestens ohne ein Heimatbegriff aus. Aber Die Sehnsucht nach einer festen, sauberen, berechenbaren Heimat kommt aus kalten Herzen. Am Ende des Tages will ich neben dir liegen und in deinem Bauchnabel puppeln und im Sturm zuhören, der draußen den Herbst einläutet. Wem soll ich zum Bürgermeister wählen tun? Wem soll ich zum Bürgermeister wählen tun? Wie gehe ich mit der Unsicherheit um, die in meine Stimme steckt? Wie gehe ich mit der Unsicherheit um, die in meinen Gedanken steckt? Das einzig Stabile ist meine Liebe. Und die soziale Marktwirtschaft und der soziale Friede und der freundliche Sozialarbeiter und die große unfreundliche Maschine und der Mond und die Erde und mein Faible für Schlager. Oh, baby, I'm so in love with you. Oh, I'm so over you.